Andorra. Das ist ein Platz mit weißen Häusern, kahl und grell in der Sonne. Der Himmel ist finsterblau. Am Vorabend eines Kirchenfestes, da werden diese Häuser alle geweißelt. Der Brauch will, dass das die jungen Mädchen tun, die Jungfrauen. Man sieht sie mit einem Eimer voll weißer Tünche und mit einem Pinsel an langen Stecken. Eine von ihnen heißt Barblin. Und ein Soldat gafft ihr zu. Ein Pater fährt auf seinem Rad umher und lobt die emsigen Mädchen, die weißeln. Andorra ist also ein christliches Land. Das Volk, das über den Platz geht, redet gern von sich selbst, wie jedes Volk, in schlichtem Hochmut. Man weiß, dass man tüchtiger ist als andere Völker und vor allem unschuldiger als die schwarzen Nachbarn. Das glaubt ja jedes Volk. Also kann Andorra eigentlich überall sein. Die Geschichte, die auf diesem Platz und in den weißen Häusern von Andorra stattgefunden hat, kann jederzeit wieder stattfinden. Denn was ein rechter Andorraner ist, das ändert sich nicht und das bereut nicht. Eben, weil jeder Andorraner ja weiß, dass er unschuldig ist. Schuldig sind die Nachbarn, die Schwarzen, die den Andri geholt haben. Wer ist Andri? Die Andorraner glauben es zu wissen. Ein Jud. Und so behandeln sie ihn nach dem Bild, das sie sich machen von ihm. Wer aber sind die Andorraner? Wir werden sie erkennen, eben daran, wie sie diesen Andri behandeln. Wenn du nicht die ganze Zeit auf meine Waden gaffst, dann kannst du ja sehen, was ich mache. Ich weißle, weil morgen St. Georgstag ist, falls du das vergessen hast. Ich weißle das Haus meines Vaters. Und was macht ihr Soldaten? Ihr lungert in allen Gassen herum, eure Daumen im Gurt und schielt uns in die Bluse, wenn eine sich bückt. Ich bin verlobt. Verlobt. Lach doch nicht immer wie ein Mischlermännlein. Hat eine Hühnerbrust. Wieso? Dass du ihn nicht zeigen kannst. Lass mich in Ruhe. Oder Plattfüße. Wieso soll er Plattfüße haben? Jedenfalls tanzt er nicht mit dir. Ich bin verlobt. Von Ringlein sehe ich aber nichts. Ich bin verlobt und überhaupt dich mag ich nicht. Stehst du noch immer da? Ich hab Urlaub. Wenn einer seine Liebe hat und einer ist Soldat, Soldat, das heißt Soldatenleben. Was willst du eigentlich noch wissen? Wer dein Bräutigam sein soll. Alle weißeln das Haus ihrer Väter, weil morgen St. Georgstag ist. Und der Kohlensack rennt in allen Gassen rum, weil morgen St. Georgstag ist. Weißelt, ihr Jungfrauen, weißelt das Haus eurer Väter, auf das wir ein weißes Andorra haben, ihr Jungfrauen, ein schneeweißes Andorra. Der Kohlensack, wer ist denn das wieder? Bist du eine Jungfrau? Also, du magst mich nicht. Nein. Das hat schon manch eine gesagt, aber bekommen habe ich sie doch, wenn mir ihre Waden gefallen und ihr Haar. Bäh. Und ihre rote Zunge dazu. Na, wo hast du denn deine Kammer? So gefällt es mir, Barblin. So gefällt es mir aber. Hochwürden? Wir werden ein weißes Andorra haben, ihr Jungfrauen. Ein schneeweißes Andorra. Wenn bloß kein Platzregen kommt über Nacht. Ist Vater nicht zu Hause? Wenn bloß kein Platzregen kommt über Nacht. Nämlich, seine Kirche ist nicht so weiß, wie sie tut. Das hat sich herausgestellt. Nämlich, seine Kirche ist auch nur aus Erde gemacht und die Erde ist rot. Und wenn ein Platzregen kommt, da saut euch jedes Mal die ganze Tünche ab, als hätte man eine Sau drauf geschlachtet, eure schneeweiße Tünche von eurer schneeweißen Kirche. Ja, wenn bloß kein Platzregen kommt über Nacht. Was hat der hier zu suchen? Ist es wahr, Hochwürden, was die Leute sagen? Sie sagen, sie werden uns überfallen, die Schwarzen da drüben, weil sie neidisch sind auf unsere weißen Häuser. Ja, sie sagen, eines Morgens früh um 4 werden sie kommen, mit schwarzen Panzern und mit Fallschirmen wie graue Heuschrecken vom Himmel herab. Wer sagt das? Beider, der Soldat. Vater ist nicht zu Hause. Ich hätte es mir denken können. Warum trinkt er so viel in letzter Zeit? Und dann beschimpft er alle Welt. Er vergisst, wer er ist. Warum redet er immer solches Zeug? Na, ich weiß nicht, was Vater in der Pinte redet. Er sieht Gespenster. Haben sich hierzuland nicht alle entrüstet über die Schwarzen da drüben, als sie es trieben wie beim Kindermord zu Bethlehem und Kleider gesammelt für die Flüchtlinge damals? Er sagt, wir sind nicht besser als die Schwarzen da drüben. Warum sagt er das die ganze Zeit? Die Leute nehmen es ihm übel, das wundert mich nicht. Ein Lehrer sollte nicht so reden. Und warum glaubt er jedes Gerücht, das in die Pinte kommt? Kein Mensch verfolgt euren André. Noch hat man eurem André kein Haar gekrümmt. Ich sehe, du nimmst es genau. Du bist kein Kind mehr. Du arbeitest wie ein erwachsenes Mädchen. Ich bin ja 19. Und noch nicht verlobt? Ich hoffe, dieser Peider hat kein Glück bei dir. Nein. Der hat schmutzige Augen. Hat er dir Angst gemacht? Um wichtig zu tun. Warum sollen sie uns überfallen? Unsere Täler sind eng. Unsere Äcker sind steinig und steil. Unsere Oliven werden auch nicht saftiger als anderswo. Was sollen die wollen von uns? Wer unseren Roggen will, der muss ihn mit der Sichel holen und muss sich bücken, Schritt vor Schritt. Andorra ist ein schönes Land, aber ein armes Land. Ein friedliches Land, ein schwaches Land. Ein frommes Land, so wir Gott fürchten. Und das tun wir, mein Kind, nicht wahr? Nicht wahr? Und wenn Sie trotzdem kommen, Hochwürden? Wir sehen uns morgen, Barbin. Sag deinem Vater, St. Georg möchte ihn nicht betrunken sehen. Oder sag lieber nichts, sonst tobt er nur. Aber hab Acht auf ihn. Und wenn Sie trotzdem kommen, Hochwürden? Wo ist mein Hut? Hier, mein Herr. Schwüler Abend heute. Ich glaube, es hängt ein Gewitter in der Luft. Ist es wahr, Hochwürden, was die Leute sagen? Sie sagen, wenn einmal die Schwarzen kommen, dann wird jeder, der Jud ist, auf der Stelle geholt. Man bindet ihn an einem Pfahl, sagen sie, man schießt ihn ins Genick. Ist das wahr oder ist das ein Gerücht? Und wenn er eine Braut hat, die wird geschoren, sagen sie, wie ein räudiger Hund. Was hältst denn du für Reden? Guten Abend. Guten Abend. Schöner Abend heute. Ja. Aber schwül. Ich glaube, es hängt etwas in der Luft. Was meinen Sie damit? Ein Gewitter. Wie alles wartet auf Wind. Das Laub, die Storen und der Staub. Dabei sehe ich keine Wolke am Himmel, aber man spürt's. So eine heiße Stille. Die Mücken spüren's auch. So eine trockene und faule Stille. Ich glaube, es hängt ein Gewitter in der Luft. Ein schweres Gewitter. Dem Land tät's gut. Nämlich, es handelt sich um meinen Sohn. Ich sagte 50 Pfund. Um meinen Pflegsohn, meine ich. Ich sagte 50 Pfund. Wieso will er gerade Tischler werden? Tischler werden, das ist nicht einfach, wenn seiner nicht im Blut hat. Ich meine ja bloß. Warum nicht Makler zum Beispiel? Warum nicht geht er zur Börse? Ich meine ja bloß. Woher kommt dieser Pfahl? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Dort. Sie sind ja bleich. Ich spreche von einem Pfahl. Ich sehe keinen Pfahl. Hier. Ist das ein Pfahl oder ist das kein Pfahl? Warum soll das kein Pfahl sein? Der war gestern noch nicht. Das ist nicht zum Lachen, Padre. Sie wissen genau, was ich meine. Sie sehen Gespenster. Wozu ist dieser Pfahl? Ich bin nicht betrunken. Ich sehe, was da ist. Und ich sage, was ich sehe. Und ihr alle seht es auch. Ich muss gehen. Ich habe gesagt, 50 Pfund... Das bleibt Ihr letztes Wort. Ich heiße Prader. 50 Pfund. Ich falsche nicht. Sie sind ein feiner Mann, ich weiß. Prader, das ist Wucher. 50 Pfund für eine Tischlerlehre, das ist Wucher. Das ist ein Witz, Prader, das wissen Sie ganz genau. Ich bin Lehrer, ich habe mein schlichtes Gehalt. Ich habe kein Vermögen wie ein Tischlermeister. Ich habe keine 50 Pfund. Ganz rundheraus, ich habe sie nicht. Dann eben nicht. War der? Ich sagte 50 Pfund. Sie werden sich wundern, wenn ich die Wahrheit sage. Ich werde dieses Volk vor seinen Spiegel zwingen. Sein Lachen wird ihm gefrieren. Was habt ihr gehabt? Ich brauche ein Korn. Ärger. 50 Pfund für eine Lehre. Ich hab's gehört. Wie war sie beschaffen? Wenn's einer nicht im Blut hat. Sie werden ihr eigenes Blut noch kennenlernen. Man soll sich nicht ärgern über die eigenen Landsleute. Das geht auf die Nieren und ändert die Landsleute gar nicht. Natürlich ist es Wucher. Die Andorraner sind gemütliche Leute. Aber wenn es ums Geld geht, das habe ich immer gesagt, dann sind sie wieder gut. Woher wisst ihr alle, wie der gut ist? Kann. Woher eigentlich? Ich habe nichts gegen deinen André. Wofür hältst du mich? Dann hätte ich ihn wohl nicht als Küchenjungen genommen. Ich habe Zeugen. Habe ich nicht bei jeder Gelegenheit gesagt, André ist eine Ausnahme? Reden wir nicht davon. Eine regelrechte Ausnahme? Wer hat diesen Pfahl hier aufgestellt? Ich bin nicht immer betrunken, wie Hochwürden meinen. Ein Pfahl ist ein Pfahl und jemand hat ihn aufgestellt. Von gestern auf heute. Das wächst nicht aus dem Boden. Weiß es nicht. Das Bauamt vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht das Straßenamt. Na, irgendwo müssen die Steuern ja hin. Vielleicht wird gebaut, vielleicht eine Umleitung, vielleicht die Kanalisation. Und wozu der Strick dabei? Ich weiß nicht. Ich sehe keine Gespenster, ich bin nicht verrückt. Ich sehe einen Pfahl, der sich eignet für allerlei. Was ist denn dabei? 50 Pfund Villa? Ich werde sie beschaffen. Aber wie? Irgendwie. Land verkaufen. Irgendwie. Wie groß ist denn dein Land? Wieso? Ich kaufe doch Land jederzeit. Das heißt, wenn es nicht zu teuer ist. Ich meine, wenn du Geld brauchst, unbedingt. Wo ist denn der Wirt? Komme! Überleg es dir, Kanin, oder wo? Aber mehr als 50 Pfund kann ich nicht geben. Der Wirt soll kommen. Die Andorraner sind gemütliche Leute, aber wenn es ums Geld geht, dann sind sie wieder gut. Vater? Wieso bist du nicht bei der Prozession? Du hast doch versprochen, nichts zu trinken am St. Georgstag. 50 Pfund für eine Lehre. Dublin! Dublin! Hörst du mich nicht? Was ist? Ich werde Tischler. Die Sonne scheint grün in den Bäumen heute. Heute läuten die Glocken auch für mich. Später werde ich immer denken, dass ich jetzt gejauchzt habe. Dabei ziehe ich bloß meine Schürze ab. Ich staune wie still. Man möchte seinen Namen in die Luft werfen wie eine Mütze. Dabei stehe ich nur da und rolle meine Schürze. So ist Glück. Nie werde ich vergessen, wie ich jetzt hier stehe. Pablin, wir heiraten. Hinaus! Der Sternhagel voll, dann schwatzt er immer so. Du bekommst von mir keinen Tropfen mehr. Ich bin Soldat. Das sehe ich. Und heiße Peiter. Das weiß ich. Also. Kerl, hör auf mit diesem Radau. Wo ist sie? Ja, hör doch endlich auf, Peiter. Wenn Mädel nicht will, dann will es nicht. Das steckt deinen Schlägel ein. Du bist blau. Hosen. Denk an das Ansehen der Armee. Hosen, Scheiße. Sie sind es nicht wert, dass ich kämpfe für sie. Nein, aber ich kämpfe für sie, das steht fest, bis zum letzten Mann, das steht fest. Lieber tot als Untertan, das steht fest. Also, und drum sage ich, ich bin Soldat und habe ein Auge auf sie. Wo ist deine Schwester? Ich habe keine Schwester. Wo ist sie, die Barblin? Warum? Ich habe Urlaub und ein Auge auf sie. Hey, da, da liegst du. Einfach vorbeilaufen. Ein Soldat ist keine Vogelscheuche. Ich bin Soldat, das steht fett. Und du bist Jud. Oder bist du vielleicht kein Jud? Aber du hast Glück. Ein sozusagen verfluchtes Glück. Nicht jeder Jud hat so ein Glück wie du. Nämlich du kannst dich beliebt machen. Ich sage, beliebt machen. Bei wem? Bei der Armee! Du stinkst ja da Schnaps. Was sagst du? Nichts. Ich stinke. Auf 7 Schritt und gegen den Wind. Pass auf, was du sagst. Ich riech nichts. Soldat, auf den Bock und ab den Rock. Du gaff nicht so wie ein Herr. Ich bin kein Herr. So einer wird ja nicht einmal Soldat. Weißt du, was das ist? Geld. Mein Lohn. Ich werde Tischler jetzt. So ein Jud denkt alleweil nur ans Geld. Also, du wirst dich nicht beliebt machen. Nein. Das steht fest. Ja. Und für deinesgleichen sollen wir kämpfen bis zum letzten Mann. Weißt du, was das heißt? 1 Bataillon gegen 12 Bataillone, das ist ausgerechnet. Das steht fest, aber nicht für dich. Was steht fest? Ein Andoraner ist nicht feig. Sollen sie doch kommen mit ihren Fallschirmen wie die Heuschrecken vom Himmel herab. Da kommen sie nicht durch, bei mir nicht. So war ich peint also, das steht fest. Man wird sein blaues Wunder erleben. Wer wird sein blaues Wunder erleben? Habt ihr das wieder gehört? Wir haben Angst, sagt er. Weil er selber Angst hat. Wir kämpfen nicht, sagt er, bis zum letzten Mann. Wir sterben nicht von wegen ihrer Übermacht. Wir ziehen den Schwanz ein. Wir scheißen uns in die Hosen, dass es zu den Stiefeln wieder rauskommt. Das war er zu sagen. Mir ins Gesicht. Der Armee ins Gesicht. Ich habe kein Wort gesagt. Ich frage, habt ihr es gehört? Ein Andoraner hat keine Angst. Das sagtest du schon. Aber du hast Angst. Weil du feig bist. Wieso bin ich feig? Weil du Jud bist. So, und jetzt gehe ich. Aber nicht zu Bablin. Hier rote Ohren. Bablin ist meine Braut. Braut hat er gesagt. Bablin wird dir den Rücken drehen. Dann nehme ich sie eben von hinten. Du bist ein Vieh. Was sagst du? Ein Vieh. Sag das noch einmal. Wie er zittert. Sag das doch noch einmal. Aber laut, dass der ganze Platz es hört. Na los! Sag's doch noch einmal! Aha. Jetzt geht er. Ich bin ein Vieh. Lach mich! Der macht sich nicht beliebt bei mir. Hoher Gerichtshof, mein Name ist Gaudenz, Beruf Wirt. Ich gebe zu, wir haben uns in dieser Geschichte alle getäuscht damals. Natürlich habe ich geglaubt, was alle geglaubt haben damals. Er selbst hat's geglaubt, bis zuletzt. Ein Judenkind, das unser Lehrer gerettet hat vor den Schwarzen da drüben. So hat's immer geheißen. Und wir fanden's großartig, dass der Lehrer sich sorgte wie um einen eigenen Sohn. Ich jedenfalls fand's großartig. Habe ich ihn vielleicht an den Pfahl gebracht? Niemand von uns hat wissen können, dass Andri sein wirklicher Sohn ist, der Sohn von unserem Lehrer. Als er mein Küchenjunge war, habe ich ihn vielleicht schlecht behandelt. Ich bin nicht schuld, dass es dann so gekommen ist. Das ist alles, was ich nach Jahr und Tag dazu sagen kann. Ich bin nicht schuld. André, schläfst du? Nein. Warum gibst du mir keinen Kuss? Ich bin wach, Pablin. Ich denke nach. Die ganze Nacht? Ob's wahr ist, was die anderen sagen. Findest du, sie haben recht? Du hast mich ganz zerzaust. Meinesgleichen sagen, sie hat kein Gefühl. Wer sagt das? Manche. Alle. André, du denkst zu viel. Ich lieb dein Haar. Dein leichtes, warmes, bitteres Haar. Pablin, ich werde sterben, wenn ich es verliere. Warum schläfst denn du nicht? Was war das? Die Katze. Ich hab's ja gesehen. War das die Katze? Sie schlafen doch alle. Küss mich. Worüber lachst du? Ich muss ja dankbar sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Von deinem Vater hat mich gerettet. Er fände es sehr undankbar von mir, wenn ich seine Tochter verführte. Ich lache, aber es ist nicht zum Lachen, wenn man den Menschen immerfort dankbar sein muss, dass man lebt. Vielleicht bin ich drum nicht lustig. Bist du ganz sicher, Pablin, dass du mich willst? Warum fragst du das immer? Die anderen sind lustiger. Ach, die anderen. Vielleicht haben sie recht, vielleicht bin ich feig. Sonst würde ich endlich zu deinem Alten gehen und sagen, dass wir verlobt sind. Findest du mich feig? Jetzt grölen sie immer noch. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus, damit sie mich in Ruhe lassen. Ich denke an dich, André, den ganzen Tag, wenn du an der Arbeit bist. Und jetzt bist du da. Ich will, dass du an mich denkst, André, nicht an die anderen, hörst du? An mich, an uns. Und ich will, dass du stolz bist, André. Fröhlich und stolz, weil ich dich liebe vor allen anderen. Ich habe Angst, wenn ich stolz bin. Und jetzt will ich einen Kuss. Sie haben mir wieder das Bein gestellt. Ich weiß nicht, wieso ich anders bin als alle. Sag es mir, wieso ich... Ich seh's nicht. Jetzt ist es schon wieder 3. Lass uns schlafen. Ich langweile dich. Ich wecke dich 7. Das ist kein Aberglaube. Oh nein. Das gibt's, Menschen, die verflucht sind und man kann machen mit ihnen, was man will. Ihr Blick genügt. Plötzlich bist du so, wie sie sagen. Das ist das Böse. Alle haben es in sich, keiner will es haben. Wo soll es hin? In die Luft. Es ist in der Luft. Aber da bleibt's nicht lang. Es muss in einen Menschen hinein, damit sie seines Tages packen und töten können. Kennst du einen Soldat namens Peider? Er hat ein Auge auf dich. Und der. Ich dachte, du schläfst schon. Hoher Gerichtshof, mein Name ist Pradea, Beruf Tischler. Ich gebe zu, dass mit den 50 Pfund für die Lehre, das war eben, weil ich ihn nicht in meiner Werkstatt wollte und ich wusste ja, es wird nur Unannehmlichkeiten geben. Wieso wollte er nicht Verkäufer werden? Ich dachte, das wird ihm liegen. Niemand hat wissen können, dass er keiner ist. Ich kann nur sagen, dass ich es im Grunde wohl meinte mit ihm. Ich bin nicht schuld, dass es so gekommen ist. Später. Ich habe auch schon links außen gespielt, wenn kein anderer wollte. Natürlich will ich, wenn eure Mannschaft mich nimmt. Hast du Fußballschuhe? Nein. Brauchst du aber. Was kosten die? Ich habe ein altes Paar, ich verkaufe sie dir. Ferner brauchst du natürlich schwarze Shorts und gelbes Jersey, das ist klar. Und gelbe Strümpfe natürlich. Also rechts bin ich stärker. Aber wenn ihr einen links außen braucht, also einen Eckball bringe ich schon herein. Das ist toll, Fedri, wenn das klappt. Warum soll's nicht? Das ist toll. Ich bin Captain und du bist mein Freund. Ich werde trainieren. Aber reib nicht immer zu die Hände, sonst lacht die ganze Tribüne. Hast eine Zigarette? Ja, ich... Also gib schon her, mich bellt er nicht an. Sonst erschrickt er nämlich über sein Echo. Oder hast du je erlebt, dass der mich anbellt? Das ist toll, Fedri, dass du mein Freund bist. Dein erster Stuhl? Wie findest du ihn? Die sind nicht zum Ausreißen. So macht das nämlich. Nur. Schreiben Sie diesen Herrschaften, ich heiße Prader. Du hast Glück. Wieso Glück? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Nur was geleimt ist, geht aus dem Leib. Ein Stuhl von Prader bricht nicht zusammen, das weiß jedes Kind. Ein Stuhl von Prader ist ein Stuhl von Prader. Und überhaupt bezahlt ist bezahlt. Mit einem Wort, ich falsche nicht. Habt ihr Ferien? Wer hat hier wieder geraucht? Ich rieche es ja. Wenn du wenigstens den Schneid hättest. Heute ist Sonnabend. Was hat das damit zu tun? Wegen meiner Lehrlingsprobe. Sie haben gesagt, am letzten Sonnabend in diesem Monat. Hier ist mein erster Stuhl. Nicht der Meister. Dieser. Tischler werden es nicht einfach, wenn es einer nicht im Blut hat. Nicht einfach. Und woher sollst du es im Blut haben? Das habe ich deinem Vater aber gleich gesagt. Warum gehst du nicht in den Verkauf? Wenn einer nicht aufgewachsen ist mit dem Holz, siehst du mit unserem Holz. Lob preiset eure Zedern vom Libanon. Aber hierzuland wird in andorranischer Eiche gearbeitet, mein Junge. Das ist Buche. Meinst du, du musst mich belehren? Sie wollen mich prüfen, meinte ich. Meister, das ist aber nicht meiner. Da. Was habe ich gesagt? Wie die Froschbeine. Wie die Froschbeine. Und so ein Humbug soll in den Verkauf? Ein Stuhl von Prader! Weißt du, was das heißt? Da. Schau's dir an. Sie irren sich. Hier. Das ist ein Stuhl. 110 Kilo. 110 Kilo habe ich am Leib. Aber was ein rechter Stuhl ist, das ächzt nicht, wenn ein rechter Mann sich draufsetzt. Und das wackelt nicht. Ächzt das? Nein. Wackelt das? Nein. Also? Das ist meiner. Und wer soll diesen Humbug gemacht haben? Das habe ich Ihnen aber gleich gesagt. Fedri? Fedri! Nichts als Ärger hat man mit dir. Das ist der Dank, wenn man deinesgleichen in die Bude nimmt. Doch ich hab's ja geahnt. Fedri, bist du ein Gesell oder was bist du? Ja, ich. Wie lange arbeitest du bei Prader und Sohn? 5 Jahre. Welchen Stuhl hast du gemacht? Schau sie dir an. Diesen oder diesen? Und antworte. Antworte frank und blank. Ich. Hast du verzapft oder nicht? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Hörst du's? Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim. Du kannst gehen. Hä? In die Werkstatt, meine ich. Das lass dir eine Lehre sein. Aber ich hab's gewusst, du gehörst nicht in eine Werkstatt. Schad ums Holz. Nimm das zum Heizen. Nein, das ist eine Gemeinheit. Sie sitzen auf meinem Stuhl. Ich sage Ihnen, Sie lügen, wie Sie in Grab passt. Und zünden sich Ihre Pfeife an. Sie! Ja, Sie. Ich habe Angst vor euch. Ja, ich zittere. Wieso habe ich kein Recht vor euch? Wieso? Ich bin jung. Ich habe gedacht, ich muss bescheiden sein. Es hat keinen Zweck, Sie machen sich nichts aus Beweisen. Ich kann tun, was ich will. Ihr dreht es immer gegen mich. Ich kann nicht länger schweigen, es zerfrisst mich. Hören Sie denn überhaupt zu? Sie saugen an Ihrer Pfeife herum. Und ich sage es Ihnen ins Gesicht, Sie lügen. Sie wissen ganz genau, wie gemein Sie sind. Sie sind hundsgemein. Sie sitzen auf dem Stuhl, den ich gemacht habe, und zünden sich Ihre Pfeife an. Sie sitzen auf meinem Stuhl. Was Was habe ich Ihnen denn zu leid getan? Wieso seid ihr stärker als die Wahrheit? Sie wissen ganz genau, was wahr ist. Sie sitzen drauf. Sie haben keine Scham. Erstens ist hier keine klare Mauer. Soll ich eure ganze Fußballmannschaft entlassen? Erstens ist hier keine Klagemauer. Und zweitens habe ich kein Wort davon gesagt, dass ich dich deswegen entlasse. Kein Wort. Ich habe eine andere Arbeit für dich. Zieh deine Schürze aus. Ich zeige dir, wie man Bestellungen schreibt. Hörst du zu, wenn dein Meister mit dir spricht? Für jede Bestellung, die du hereinbringst, verdienst du ein halbes Pfund. Sagen wir, ein ganzes Pfund. Für drei Bestellungen. Ein ganzes Pfund? Jedermann soll tun, was sein Blut hat. Und du kannst Geld verdienen, André. Geld, viel Geld. Abgemacht. Ich mein's gut mit dir. Ich wollte aber Tischler werden. Hoher Gerichtshof, mein Name ist Fedri, Beruf Tischlergeselle. Ich gebe zu, es war mein Stuhl und nicht sein Stuhl damals. Ich wollte ja nachher mit ihm reden, aber da war er schon so, dass man halt nicht mehr reden konnte mit ihm. Nachher habe ich ihn auch nicht mehr leiden können, gebe ich zu. Er hat einem ja nicht einmal mehr guten Tag gesagt. Ich sag ja nicht, es sei ihm recht geschehen, aber es lag halt auch an ihm, sonst wäre es nie so gekommen. Als wir nochmals fragten wegen Fußball, da war er sich schon zu gut für uns. Ich bin nicht schuld, dass sie ihn geholt haben. Später. Aber lauter, mein Freund, viel lauter. Andorra. Habt ihr einen längeren Löffel? Wie alt bist du? 20. Ich bin aber noch nie krank gewesen. Du bist ein strammer Bursch, das sehe ich. Ein braver Bursch, ein gesunder Bursch, das gefällt mir. Mens sana in corpore sano, wenn du weißt, was das heißt. Nein. Was ist dein Beruf? Ich wollte Tischler werden. Zeig deine Augen. Was ist das, ein Virus? Ich habe deinen Vater gekannt vor 20 Jahren, aber gar nicht gewusst, dass der einen Sohn hat. Der Eber, so nannten wir ihn, immer mit dem Kopf durch die Wand. Der hat von sich reden gemacht damals, ein junger Lehrer, der die Schulbücher zerreißt. Er wollte andere haben und als er dann doch keine anderen bekam, da hat er die andorranischen Kinder gelehrt, Seite um Seite mit einem schönen Rotstift anzustreichen, was in den andorranischen Schulbüchern nicht wahr ist. Und sie konnten es ihm nicht widerlegen. Das war ein Kerl. Niemand wusste, was er eigentlich wollte. Ein Teufelskerl. Euer Sohn gefällt mir. Tischler ist ein schöner Beruf, ein andorranischer Beruf. Nirgends in der Welt gibt es so gute Tischler wie in Andorra. Das ist bekannt. Andorra. Ist es schlimm, Doktor? Was, Doktor? Ich heiße Ferrer. Professor, genau genommen. Aber ich gebe nichts auf Titel, liebe Frau. Ein Andorraner ist nüchtern und schlicht, sagt man, da ist was dran. Ein Andorraner macht keine Bücklinge. Ich hätte Titel haben können, noch und noch. Andorra ist eine Republik, habe ich Ihnen in der weiten Welt gesagt. Nehmt euch ein Beispiel daran. Bei uns gilt ein jeder, was er ist. Warum bin ich zurückgekommen, meinen Sie, nach 20 Jahren? Ist es schlimm, Professor? Liebe Frau, wenn einer in der Welt gewesen ist wie ich, dann weiß er, was das heißt, Heimat. Hier ist mein Platz, Titel hin oder her. Hier bin ich verwurzelt. Seit wann hustet er? Ihr Zigarillo, Herr Professor. Ah, Andorra ist ein kleines Land, aber ein freies Land. Wo gibt's das noch? Kein Vaterland in der Welt hat einen schöneren Namen und kein Volk auf Erden ist so frei. Mund auf, mein Freund, Mund auf. Ein bisschen entzündet. Kopfweh? Nein. Schlaflosigkeit? Manchmal. Aha. Aber nicht deswegen. Andorra! So ist recht, mein Freund, so muss es tönen, dass jeder Jud in den Boden versinkt, wenn er den Namen unseres Vaterlandes hört. Also tragisch ist das nicht, ein bisschen entzündet. Ich mache mir keinerlei Sorgen. Eine Pille vor jeder Mahlzeit. Wieso soll der Jud versinken im Boden? André! Wo hab ich sie bloß? Das fragst du, junger Freund, weil du noch nie in der Welt gewesen bist. Ich kenne den Jud. Wo man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß. Und du, ein schlichter Andorraner, kannst einpacken. In allen Ländern der Welt hocken sie auf allen Lehrstühlen. Ich hab's erfahren und unter einem bleibt nichts übrig als die Heimat. Dabei hab ich nichts gegen den Jud. Hier sind deine Pillen. André! Was hat er denn plötzlich? André! Einfach rechts umkehrt und davon? Das hätten Sie vorher nicht sagen sollen, Professor, das mit dem Jud. Warum denn nicht? André ist Jud. Was ist los? Nichts, regt dich nicht auf, gar nichts. Das habe ich ja nicht wissen können. Was? Wieso denn ist euer Sohn ein Jud? Also ich muss schon sagen, einfach rechts umkehrt und davon. Ich habe ihn ärztlich behandelt, sogar geplaudert mit ihm. Ich habe ihm erklärt, was ein Virus ist. Ich habe zu arbeiten. André ist unser Pflegesohn. Guten Abend. Guten Abend, ich gehe ja schon. Was ist wieder geschehen? Nichts, reg dich nicht auf. Wie kommt diese Existenz in mein Haus? Er ist der neue Amtsarzt. Er soll die Pillen trotzdem nehmen. Bitte um Entschuldigung. Was habe ich denn gesagt? Bloß weil ich gesagt habe, im Spaß natürlich. Das sage ich ja, Sie verstehen keinen Spaß. Hat man je einen Jud getroffen, der Spaß versteht? Die Wahrheit wird man in Andorra wohl noch sagen dürfen. Ach, wo habe ich denn jetzt meinen Hut? Psst. Draußen ist Ihr Hut. Das wird er dir nie verzeihen. Du verkrachst dich mit aller Welt, das macht es dem André nicht leichter. Er soll kommen. André! André! Der hat uns noch gefehlt, der und Amtsarzt. Ich weiß nicht, die Welt hat einen Hang, immer gerade die mieseste Wendung zu nehmen. Also ein für alle Mal, André, kümmere dich nicht um ihr Geschwätz. Ich werde kein Unrecht dulden, das weißt du, André. Ja, Vater. Und wenn dieser Herr, der neuerdings unser Amtsarzt ist, noch einmal sein dummes Maul aufmacht, dieser Akademiker, dieser Verkrachte, dieser Schmugglersohn, ich habe auch geschmuggelt, ja, wie jeder Andorraner, aber keine Titel, dann sage ich, fliegt er selbst die Treppe hinunter, und zwar persönlich, nicht bloß sein Hut. Ich fürchte nicht. Und du, verstanden, du sollst sie auch nicht fürchten. Wenn wir zusammenhalten, du und ich, wie zwei Männer, André, wie Freunde, wie Vater und Sohn, oder habe ich dich nicht behandelt wie meinen Sohn? Habe ich dich hier zurückgesetzt? Dann sag es mir ins Gesicht. Habe ich dich anders behandelt als meine Tochter? Sag es mir ins Gesicht. Ich warte. Was, Vater, soll ich sagen? Ich kann's nicht leiden, wenn du da stehst, wie ein Messknabe, der gestohlen hat, oder was weiß ich, so artig, weil du mich fürchtest. Komm her. Manchmal platzt mir der Kragen. Ich weiß, ich bin ungerecht. Ich hab's nicht gezählt und gebucht, was mir als Erzieher unterlaufen ist. Hat Mutter dich herzlos behandelt? Was hältst du denn für Reden? Ich rede mit André. Also? Von Mann zu Mann. Man kann essen. Das ist eigentlich alles, was ich dir sagen wollte. Warum, wenn er draußen so ein großes Tier ist, warum bleibt er nicht draußen? Dieser Professor, der es auf allen Universitäten der Welt nicht einmal zum Doktor gebracht hat. Dieser Patriot, der keinen Satz bilden kann, ohne Heimat und Andorra. Na, wer denn soll schuld daran sein, dass aus seinem Ehrgeiz nichts geworden ist? Wer denn, wenn nicht der Jud? Also ich will dieses Wort nicht mehr hören. Und auch du, André, sollst dieses Wort nicht in den Mund nehmen. Ich dulde es nicht, verstanden? Sie wissen ja nicht, was sie reden. Und ich will nicht, dass du am Ende noch glaubst, was sie reden. Denk dir, es ist nichts dran, ein für alle Mal, verstanden? Ein für alle Mal. Bist du jetzt fertig? Es ist auch nichts daran. Dann schneid uns das Brot. Ich wollte etwas anderes fragen. Ich weiß nicht, wie man so etwas sagt. Ich werde 21 und Bablin ist 19. Und? Wir möchten heiraten. Ja, ich bin gekommen, um zu fragen. Ich wollte es tun, wenn ich die Tischlerprobe bestanden habe, aber daraus wird ja nichts. Wir möchten uns jetzt verloben, damit die anderen es wissen und der Bablin nicht überall nachlaufen. Heiraten? Ich bitte dich, Vater, um die Hand deiner Tochter. Ich hab das kommen sehen, Kahn. Schweig. Deswegen brauchst du das Brot nicht fallen zu lassen. Sie lieben einander. Schweig. Es ist so, Vater, wir lieben einander. Davon zu reden ist schwierig. Seit wir Kinder waren, reden wir vom Heiraten. In der Schule schämten wir uns, weil alle uns auslachten. Das geht ja nicht, sagen sie, weil wir Bruder und Schwester sind. Einmal wollten wir uns vergiften, weil wir Bruder und Schwester sind, mit Tollkirschen. Aber es war Winter, es gab keine Tollkirschen und wir haben geweint. Bis Mutter es gemerkt hat. Bis du gekommen bist, Mutter, du hast uns getröstet und gesagt, dass wir gar nicht Bruder und Schwester sind. Und diese ganze Geschichte, wie Vater mich über die Grenze gerettet hat, weil ich Jud bin. Da war ich froh drum und sagte es ihnen in der Schule und überall. Seitdem schlafen wir auch nicht mehr in der gleichen Kammer. Wir sind ja keine Kinder mehr. Es ist Zeit, Vater, dass wir heiraten. André, das geht nicht. Wieso nicht? Weil es nicht geht. Nein, nein, nein, nein, nein. Heul nicht gleich. Dann bringe ich mich um. Na, red keinen Unfug. Oder ich gehe zu den Soldaten, jawohl. Dann straft dich Gott. Solle! Sie ist ein Huhn, lass sie. Du findest noch Mädchen genug. André, du bleibst. Es ist das erste Nein, André, das ich dir sagen muss. Nein. Ich verstehe dich nicht, Karl. Ich verstehe dich nicht. Bist du eifersüchtig? Babeline ist 19 und einer wird kommen, das ist der Lauf der Welt. Du schweigst in dich hinein, weil du eifersüchtig bist auf die Jungen und auf das Leben überhaupt und dass es weitergeht ohne dich. Was weißt denn du? Babeline ist ein Kind. Das sagen alle Väter, ein Kind. Für dich, Kahn, aber nicht für André. Warum sagst du nein? Weil ich Jud bin. André. So sagt es doch. Jud. Das ist es doch. Jud, Jud. Jedes dritte Wort, kein Tag vergeht. Jedes zweite Wort. Kein Tag ohne Jud, keine Nacht ohne Jud. Ich höre Jud, wenn einer schnarcht. Jud, Jud. Kein Witz ohne Jud, kein Geschäft ohne Jud, kein Fluch ohne Jud. Ich höre Jud, wo keiner ist und Jud und Jud und nochmals Jud. Die Kinder spielen Jud, wenn ich den Rücken drehe. Jeder plattert's nach. Die Pferde wiehern sie in den Gassen. Jud, Jud. Du übertreibst. Gibt es denn keine anderen Gründe mehr? Dann sag sie. Wohin? Wo ich meine Uhr? Jetzt trinkt er wieder bis Mitternacht. André! Jetzt sind alle auseinander. Gibt's Neues? Nur einen Schnaps. Weil ich Jud bin. Ich werde die Wahrheit sagen. Das meint man. Aber die Lüge ist ein Egel, sie hat die Wahrheit ausgesaugt. Das wächst. Ich werde es nimmer los. Das wächst und hat Blut, das lebt. Das wächst mit jedem Jahr und jedem Tag. Das sieht mich an. Das wächst wie ein Sohn, der zu mir spricht als leibhafter Jud. Mein Sohn, was gibt es Neues? Ich habe gelogen und ihr habt ihn gestreichelt, solange er klein war. Und jetzt ist es ein Mann, jetzt will er heiraten. Seine Schwester. Das gibt es Neues. Ich weiß, was ihr sagt im Voraus. Auch einem Judenretter ist die eigene Tochter zu schad für den Jud. Ich sehe euer Grinsen schon. Was gibt es Neues? Warum grinsen Sie? Sie drohen wieder. Wer? Die da drüben. Wohin? Wo ich meine Ruhe hab. Was hat der denn? Wenn der so weitermacht, der nimmt kein gutes Ende, möchte ich meinen. Mir ein Bier. Seit der Junge weg ist, wenigstens kann man seine Zeitung lesen. Ohne das Orchestrion, wo er allweil sein Trinkgeld verklimpert hat. Pablin? Jetzt ist es wieder still draußen. Sie haben mit Saufen und Grölen aufgehört. Schläfst du? Pablin? Wie spät kann es sein? 4 Uhr? Die Nacht ist wie Milch, wie blaue Milch, wie eine Sintflut von Milch. Bald fangen die Vögel an. Warum riegelst du die Tür? Soll er doch heraufkommen, dein Alter. Soll er mich vor der Tür seiner Tochter finden, meinetwegen. Ich geb's nicht auf, Pablin. Ich werde vor deiner Tür sitzen jede Nacht. Und wenn er sich zu Tod säuft darüber, jede Nacht. Ich schleiche nicht länger herum wie ein bettelnder Hund. Ich hasse. Ich weine nicht mehr, ich lache. Je gemeiner sie sind wider mich, umso wohler fühle ich mich in meinem Hass und umso sicherer. Hass macht Pläne. Ich freue mich jetzt von Tag zu Tag, weil ich einen Plan habe und niemand weiß davon. Und wenn ich verschüchtert gehe, so tue ich nur so. Hass macht listig, Hass macht stolz. Ich hasse ihr Land, das wir verlassen werden, und alle ihre Gesichter. Ich liebe einen einzigen Menschen. Das ist genug. Die Katze ist auch noch wach. Heute habe ich 1,5 Pfund verdient, Pablin. 1,5 Pfund an einem einzigen Tag. Ich spare jetzt, ich gehe auch nicht mehr an die Klimperkiste. Wenn Sie sehen könnten, wie recht Sie haben. Alleweil zähle ich mein Geld. Da schlurft noch einer nach Hause. Er kommt herauf. Pablin! Pablin! Jetzt haben wir schon 41 Pfund, aber sag's niemand. Wir werden heiraten. Glaub mir, es gibt eine andere Welt, wo niemand uns kennt. Und wir werden dahin fahren, Pablin. Dann kann er hier schreien, so viel er will. Es ist gut, dass du geriegelt hast. Mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Ich bin gekommen, André, um dir die Wahrheit zu sagen, bevor es wieder morgen ist. Du hast getrunken. Deinetwegen, André, deinetwegen. Mein Sohn. Sag nicht immer mein Sohn, wenn du blau bist. Sei beruhigt, deine Tochter hat geriegelt. André! Du kannst nicht mehr stehen. Ich bin bekümmert. Das ist nicht nötig. Sehr bekümmert. Mutter weint und wartet auf dich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Womit hast du nicht gerechnet? Dass du nicht mein Sohn sein willst. Ich muss mich setzen. Dann gehe ich. Na, du willst mich nicht anhören? Dann halt nicht. Ich verdanke dir mein Leben. Ich weiß, wenn du Wert darauf legst. Ich kann es jeden Tag einmal sagen. Sogar zweimal am Tag. Einmal am Morgen, einmal am Abend. Ich verdanke dir mein Leben. Ich verdanke dir mein Leben. Ich verdanke dir mein Leben. Ich verdanke dir mein Leben. Ich habe getrunken, André, die ganze Nacht, um dir die Wahrheit zu sagen. Ich habe zu viel getrunken. Das scheint mir auch. Du verdankst mir dein Leben. Ich verdanke es. Du verstehst mich nicht. Steh nicht so da, wenn ich dir mein Leben erzähle. Also, mein Leben interessiert dich nicht. Mich interessiert mein eigenes Leben. Jetzt krähen schon die Hähne. Tu nicht, als ob du noch denken könntest. Du verachtest mich. Ich habe dich verehrt. Nicht, weil du mein Leben gerettet hast, sondern weil ich glaubte, du bist nicht wie alle. Du denkst nicht ihre Gedanken, du hast Mut. Ich habe mich verlassen auf dich. Und dann hat es sich gezeigt und jetzt schaue ich dich an. Was hat sie gezeigt? Ich denke nicht ihre Gedanken, André. Ich habe ihnen die Schulbücher zerrissen. Ich wollte andere haben. Das ist bekannt. Weißt du, was ich getan habe? Du hast ihnen die Schulbücher zerrissen. Ob du weißt, was ich getan habe? Du hast ihnen die Schulbücher zerrissen. Ich habe gelogen. Du willst mich nicht verstehen. Um 7 muss ich im Laden sein. Stühle verkaufen, Tische verkaufen, Schränke verkaufen, meine Hände reiben. Warum musst du deine Hände reiben? Kann man finden einen billigeren Stuhl? Wackelt das? Ächzt das? Kann man finden einen besseren Stuhl? Ich muss reich werden. Warum musst du reich werden? Weil ich gut bin! Mein Sohn... Fass mich nicht wieder an, du ekelst mich. André. Heul nicht. André. Heul nicht, denn Schnaps aus den Augen, wenn du nicht halten kannst. Geh! Du hassest mich. Babelin. Er ist gegangen. Ich habe ihn nicht kränken wollen. Babelin. Babelin. Babelin. Babelin. Babelin! Du? Peide! Verschwinde! Das ist nicht wahr! Verschwinde du! Oder ich mach dich zur Sau! Hoher Gerichtshof, mein Name ist Peide. Beruf Soldat. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht leiden können. Ich habe nicht gewusst, dass er keiner ist. Immer hat's geheißen, er sei einer. Ich habe ihn nicht leiten können von Anfang an. Aber ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nur meinen Dienst getan. Order ist Order. Wo kommen wir hin, wenn Befehle nicht mehr ausgeführt werden? Ich war Soldat. André, wir wollen sprechen miteinander. Deine Pflegemutter wünscht es. Sie macht sich große Sorge um dich. Nimm Platz. Nimm Platz, André. Du willst dich nicht setzen. Ich verstehe, du bist zum ersten Mal hier, sozusagen. Ich erinnere mich einmal, als euer Fußball hereingeflogen ist. Sie haben dich geschickt, um ihn hinter dem Altar zu holen. Stimmt das, Hochwürden, dass ich anders bin als alle? André, ich will dir etwas sagen. Ich bin vorlaut. Ich weiß. Ich verstehe deine Not, aber du sollst wissen, dass wir dich gern haben, André, so wie du bist. Hat dein Pflegevater nicht alles getan für dich? Ich höre, er hat Land verkauft, damit du Tischler wirst. Ich werde aber nicht Tischler. Ich werde Verkäufer hoch werden. Nun gut. Ich wollte aber Tischler werden. Warum setzest du dich nicht? Hochwürden irren sich, glaube ich. Niemand mag mich. Setz dich. Stimmt das, Hochwürden, dass ich kein Gemüt habe? Mag sein, André. Du hast etwas Gehetztes. Und Peide sagt, ich sei feig. Was kümmerst du dich um Peide? Alle legen die Hände auf meine Schulter. Weißt du, André, was du bist? Du weißt es nicht. Drum sag ich es dir. Ein Prachtskerl. In deiner Art. Ein Prachtskerl. Ich habe dich beobachtet, André, seit Jahr und Tag. Beobachtet? Freilich. Warum beobachtet ihr mich alle? Du gefällst mir, André, mehr als alle anderen. Ja, gerade weil du anders bist als alle. Was schüttelst du den Kopf? Du bist gescheiter als sie. Jawohl, das gefällt mir an dir, André. Und ich bin froh, dass du gekommen bist und dass ich es dir mal sagen kann. Das ist nicht wahr. Was ist nicht wahr? Ich bin nicht anders. Und wenn er dreimal so kräftig ist wie ich, dieser Peider, Ich hau ihn zusammen vor allen Leuten auf dem Platz, das habe ich mir geschworen. Meinetwegen. Das habe ich mir geschworen. Ich mag ihn auch nicht. Ich werde mich wehren, ich bin nicht feig. Und nicht gescheiter als die anderen. Ich will nicht, dass Hochwürden das sagen. Du machst es einem wirklich nicht leicht. Kurz und gut, deine Pflegemutter war hier. Mehr als 4 Stunden. Du kommst nicht mehr zu Tisch, sagt sie, und bist verstockt. Sie sagt, du glaubst nicht, dass man dein Bestes will. Wenn er mein Bestes will, warum will er mir alles geben, aber nicht seine eigene Tochter? Das ist sein väterliches Recht. Warum aber, warum? Weil ich Jud bin. Kannst du nichts anderes denken mehr in deinem Kopf? Ich habe dir gesagt, André, als Christ, dass ich dich liebe. Aber eine Unart, das muss ich leider schon sagen, habt ihr alle. Was immer euch widerfährt in diesem Leben, alles und jedes, bezieht ihr nur darauf, dass ihr Jud seid. Ihr macht es einem wirklich nicht leicht mit eurer Überempfindlichkeit. Du weinst ja. Was ist geschehen? Antworte mir, was ist denn los? André, so rede doch, André. Du schlotterst ja. Wie soll ich helfen, wenn du nicht redest? So nimm dich doch zusammen, André, hörst du, André. Du bist doch ein Mann. Du. Also, ich weiß nicht. Meine Bablin. Sie kann mich nicht lieben. Niemand kann es. Ich selbst kann mich nicht lieben. Du sagst es selbst. Wie sollen die anderen uns lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben? Unser Herr sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, wie dich selbst. Wir müssen uns selbst annehmen. Und das ist es, André, was du nicht tust. Warum willst du sein wie die anderen? Warum spielst du Fußball wie diese Blödiane und brüllst auf der Wiese herum, bloß um ein Andorraner zu sein? Sie mögen dich alle nicht, ich weiß. Ich weiß auch warum. Es ist ein Funke in dir. Du denkst. Warum soll es nicht auch Geschöpfe geben, die mehr Verstand haben als Gefühl? Ich sage, gerade dafür bewundere ich euch. Was siehst du mich so an? Es ist ein Funke in euch. Kann ich jetzt gehen? Kein Mensch, André, kann aus seiner Haut heraus. Kein Jud und kein Christ. Niemand. Gott will, dass wir sind, wie er uns geschaffen hat. Verstehst du mich? Und wenn sie sagen, der Jud ist feig, dann wisse, du bist nicht feig, André, wenn du es annimmst, ein Jud zu sein. Im Gegenteil, du bist nun einmal anders als wir. Hörst du mich? Ich sage, du bist nicht feig. Bloß wenn du sein willst wie die Andorraner alle, dann bist du feig. Kann ich jetzt gehen? Denk darüber nach, André, was du selbst gesagt hast. Wie sollen die anderen dich annehmen, wenn du dich selbst nicht annimmst? Kann ich jetzt gehen? André, hast du mich verstanden? Lang ist's her. Und ich bin alt geworden. Herr, mein Gott, ich kniee Tag für Tag. Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn, und nicht von den Menschen, die seine Geschöpfe sind. Ich wollte ihm mit Liebe begegnen, als ich gesprochen habe mit ihm. Aber auch ich bin schuldig geworden, damals. Auch ich habe mir ein Bildnis gemacht. Auch ich habe ihn gefesselt. Auch ich habe ihn an den Pfahl gebracht. Ich sage, beruhigt euch. Wieso kann Andorra nicht überfallen werden? Ich sage, pfui Teufel. Na, soll ich vielleicht sagen, in Andorra gibt es kein anständiges Zimmer? Ich bin Gastwirt. Hm? Was bleibt mir denn da anderes übrig? Man kann doch eine Fremde nicht einfach von der Schwelle weisen. Na, was soll ich denn machen? Da steht eine Signora und fragt, ob es ein anständiges Zimmer gibt. Eine Signora, ihr hört. Eine von drüben. Unser einer kämpft, wenn es losgeht, bis zum letzten Mann. Und der bewirtet sie. Ich sage, voll Teufel. Nur keine Aufregung. Ich bin weit in der Welt herumgekommen, das könnt ihr mir glauben. Ich bin Andorraner, das ist bekannt, mit Leib und Seele. Sonst wäre ich nicht in die Heimat zurückgekehrt, ihr guten Leute. Sonst hätte euer Professor nicht verzichtet auf alle Lehrstühle der Welt. Was gibt's denn da zu lachen? Wer kämpft bis zum letzten Mann? Ich? In der Bibel heißt es, die Letzten werden die Ersten sein. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht, die Ersten werden die Letzten sein. Was will er damit sagen? Ich frag ja bloß. Bis zum letzten Mann, das ist Order. Lieber tot als Untertan. Das steht in jeder Kaserne, das ist Order. Soll sie doch kommen. Also, wir werden hier blaues Wunder erleben. Wieso kann Andorra nicht überfallen werden? Die Lage ist gespannt, ich weiß. Gespannt wie noch nie. Das ist sie schon seit Jahren. Wozu haben Sie Truppen an der Grenze? Eines könnt ihr mir glauben. In der ganzen Welt gibt es kein Volk, das in der ganzen Welt so beliebt ist wie wir. Das ist eine Tatsache. Ja, das schon. Fassen wir einmal diese Tatsache ins Auge. Fragen wir uns, was kann einem Volk wie Andorra widerfahren? Einmal ganz sachlich. Das stimmt. Was stimmt? Kein Volk in der Welt ist so beliebt wie wir. Das schon. Beliebt ist gar kein Ausdruck. Ich habe Leute getroffen, die keine Ahnung haben, wo Andorra liegt. Aber jedes Kind in der Welt weiß, dass wir ein Hort sind. Ein Hort des Friedens und der Freiheit und der Menschenrechte. Sehr richtig. Andorra ist ein Begriff. Ja, geradezu ein Inbegriff, wenn ihr begreift, was das heißt. Ich sage, Sie werden es nicht wagen. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil wir ein Inbegriff sind. Aber die haben die Übermacht. Kein Volk in der Welt ist so beliebt wie wir. Ah, bitte. Was will die hier? Eine Spitzelin. Was sonst? Das heißt nicht Spitzelin, sondern Spitzel. Auch wenn die Lage gespannt ist und es sich um eine weibliche Person handelt. Ich frage mich wirklich, was die hier sucht. Na bitte, bitte. Na stampft ihr doch das Zeug zusammen. Das fehlte noch. Statt dass er das Gepäck hinaufbringt, dieser Idiot, läuft er wieder davon und ich habe das Aufsehen von allen Leuten. Ich bin kein Verräter, nicht wahr, Professor? Nicht wahr? Ich bin Wirt. Ich wäre der Erste, der einen Stein wirft. Jawohl, noch gibt's ein Gastrecht in Andorra. Ein altes und heiliges Gastrecht. Nicht wahr, Professor? Nicht wahr? Ich bin Wirt. Und ein Wirt kann nicht Nein sagen, und wenn die Lage noch so gespannt ist. Und schon gar nicht, wenn es eine Dame ist. Besonders, wenn sie Geld hat. Ah. Wieso meinen Sie, Andorra kann nicht überfallen werden? Man hört mir ja nicht zu. Ich dachte, man hört mir zu. Sie werden es nicht wagen, sage ich, und wenn Sie noch so viel Panzer haben und Fallschirme obendrein, das können Sie sich gar nicht leisten. Wieso nicht? Weil wir ein Inbegriff sind, ein Inbegriff des Friedens und der Menschenrechte. Wisst ihr, was das wert ist? Oder wie Perrin, unser großer Dichter, einmal gesagt hat, unsere Waffe ist unsere Unschuld. Oder umgekehrt, unsere Unschuld ist unsere Waffe. Wo in der Welt gibt es noch eine Republik, die das von sich sagen kann? Ich frage, wo? Ein Volk wie wir, das sich aufs Weltgewissen berufen kann wie kein anders. Ein Volk ohne Schuld. Wie der André wieder herumschleicht. Andorraner. Andorraner, ich will euch etwas sagen. Noch kein Volk in der Welt ist überfallen worden, ohne dass man ihm ein Vergehen hat vorwerfen können. Was können Sie uns vorwerfen? Das Einzige, was Andorra widerfahren könnte, wäre ein Unrecht, ein krasses und offenes Unrecht. Und das werden Sie nicht wagen, morgen so wenig wie gestern, weil die ganze Welt uns verteidigen würde, schlagartig, weil das ganze Weltgewissen auf unserer Seite ist. Schlagartig. Jetzt halten Sie endlich das Maul. Wer sind Sie eigentlich? Ein fröhlicher Charakter. Ja, Ihr Humor ist hier nicht am Platz. Gottes Willen! Und das fehlt ja gerade noch, Belästigung von Reisenden in Andorra, damit Sie einen Vorwand haben gegen uns, so ein Unsinn. Wo ich euch sage, beruhigt euch, wir liefern Ihnen keinen Vorwand, Spitzel hin oder her. Ich zahle. Ich auch. Ist hier etwas vorgefallen? Nein, nein. Kann ich etwas trinken? Was Sie wünschen, Senor. Am liebsten ein Glas frisches Wasser. Oh, Senor, wir haben alles. Der Herr hat einen fröhlichen Charakter. Das Zimmer ist ordentlich, er wird sehr ordentlich. Das freut mich. Und mir ein Korn. Gibt es in Andorra keine Frauen? Du? Hä? Kennst einen Lehrer namens Khan? Bring ihm diesen Zettel. Habt ihr das gehört? Ob's in Andorra keine Weiber gibt, fragt sie. Was hast du gesagt? Nein, aber Männer. Das hast du gesagt? Und ob sie vielleicht nach Andorra kommt, weil es drüben keine Männer gibt. Was, das hast du gesagt? Ja, das hab ich gesagt. Oh, da ist er wieder. Gelb wie ein Käse. Der will mich verhauen. Wie geht's deiner Braut? Du, pass auf, du! Na, lass das. Ein alter Rabbi hat ihm das Märchen erzählt von David und Goliath. Jetzt will er uns den David spielen. Fedri, warum hast du mich verraten? Wie er stottert. Gehen wir. Was? Meine Mütze wegwerfen. Du, lass das. Du meinst, ich will deinetwegen in Arrest. Was will er denn bloß? Jetzt mach mich zur Sau! Lass das! Nein! Nein! Alle gegen einen! Nein! Gehen wir. Das hat uns gerade noch gefehlt. Uns lächerlich machen vor einer Fremden. Wer bist du? Immer sagen sie, ich bin feig. Nicht mit der Hand in die Wunde. Was ist denn hier geschehen? Geben Sie her, holen Sie einen Arzt. Signora, das ist nicht üblich hierzulande. Ich wasch dich nur. Siehst du, was kommst du immer, wenn die Soldaten da sind? Sieh mich an. Ich habe dich gewarnt. Wollen Sie keinen Arzt holen? Jetzt sind Sie alle gegen mich. Schmerzen. Ich will keinen Arzt. Das geht bis auf den Knochen. Ich kenne den Arzt! Ich kann schon gehen. Es ist nur an der Stirn. Ihr Kleid, Signora. Ich habe sie blutig gemacht. Führ mich zu deinem Vater. Arm in Arm? Aber sie haben ihn mit Stiefeln getreten. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Blut? Eine peinliche Sache. Aber er hat angefangen. Ich habe nichts wider dieses Volk. Aber wie man sich verhält, ist falsch. Immer verlangen sie, dass unser einer sich an ihnen bewährt, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Niemand hat gerne ein schlechtes Gewissen, aber darauf legen sie es an. Sie wollen, dass man ihnen ein Unrecht tut. Sie warten nur darauf. Waschen Sie das bisschen Blut weg. Und schwatzen Sie nicht so viel in der Welt herum. Sie brauchen nicht jedermann zu sagen, was Sie mit eigenen Augen gesehen haben. Du hast gesagt, unser Sohn sei Jude. Warum hast du diese Lüge in die Welt gesetzt? Eines Tages kam ein andorranischer Krämer vorbei, der überhaupt viel redete. Um Andorra zu loben, erzählt er überall die rührende Geschichte von einem andorranischen Lehrer, der damals, zur Zeit der großen Morde, ein Judenkind gerettet habe, das er hege und pflege wie seinen eigenen Sohn. Ich schickte sofort einen Brief, bist du dieser Lehrer? Ich forderte Antwort. Ich fragte, weißt du, was du getan hast? Ich wartete auf Antwort. Sie kam nicht. Vielleicht hast du meinen Brief nie bekommen? Ich konnte nicht glauben, was ich befürchtete. Ich schrieb ein zweites Mal, ein drittes Mal. Ich wartete auf Antwort. Warum hast du diese Lüge in die Welt gesetzt? Warum? Du hast mich gehasst? Weil ich feige war, als das Kind kam, weil ich Angst hatte vor meinen Leuten. Warum? Weil auch du feige warst, wie du wieder nach Hause kamst. Weil auch du Angst hattest vor deinen Leuten. War es nicht so? Vielleicht wolltest du zeigen, dass ihr ganz anders seid als wir. Weil du mich gehasst hast. Aber sie sind hier nicht anders. Du siehst es. Nicht viel. André sagt, er wolle nach Hause und hat mich hierher gebracht. Als er dein Haus sah, dreht er sich um und ging fort. Ich weiß nicht, wohin. Ich werde sagen, dass er mein Sohn ist. Unser Sohn. Ihr eigenes Fleisch und Blut. Warum gehst du nicht? Und wenn sie die Wahrheit nicht wollen? Da man also nicht wünscht, André, dass ich es dir sage, weswegen ich gekommen bin, so ziehe ich jetzt meine Handschuhe an und gehe. Signora, ich verstehe kein Wort. Bald wirst du alles verstehen. Die Wahrheit wird sie richten. Und du, André, bist der Einzige, der die Wahrheit nicht zu fürchten braucht. Welche Wahrheit? Ich bin so froh, dass ich dich gesehen habe. Sie verlassen uns, Signora. Man bittet darum. Wenn Sie sagen, kein Land sei schlechter und kein Land sei besser als Andorra, warum bleiben Sie nicht hier? Möchtest du das? Ich bin eine von drüben, eine Schwarze, so nennen sie uns hier, ich weiß. Vieles möchte ich dir noch sagen, vieles fragen, lange mit dir reden, aber wir werden uns wiedersehen, so hoffe ich. Wir werden uns wiedersehen. Hier also bist du aufgewachsen? Ja. Ich sollte jetzt gehen. Als ich in deinem Alter war, André, das geht sehr schnell, du bist jetzt 20 und kannst das nicht glauben. Man trifft sich, man liebt, man trennt sich, das Leben ist vorn. Und wenn man in einen Spiegel schaut, dann ist es plötzlich hinten. Man kommt sich gar nicht so viel anders vor. Aber plötzlich sind jetzt andere da, die 20 sind. Als ich in deinem Alter war, André, mein Vater, ein Offizier, war gefallen im Krieg, aber ich wusste, wie er dachte, und ich wollte nicht denken wie er. Wir wollten eine andere Welt. Wir waren jung wie du, und was man uns lehrte, war mörderisch. Wir verachteten die Welt, wie sie ist, und wir durchschauten sie. Wir wollten eine andere wagen, und wir wagten sie. Wir wollten keine Angst haben vor den Leuten, um nichts auf der Welt. Und wir wollten nicht lügen. Aber als wir sahen, dass wir die Angst nur verschwiegen, da hassten wir einander. Unsere andere Welt dauerte nicht lange. Wir kehrten zurück, woher wir kamen, als wir so jung waren wie du. Verstehst du, was ich sage, André? Nein. Warum küssen Sie mich? Ich muss jetzt gehen. Werden wir uns wiedersehen? Ich möchte es. Ich wollte immer, ich hätte Vater und Mutter nicht gekannt. Kein Mensch, wenn er die Welt sieht, die sie ihm hinterlassen, versteht seine Eltern. Ich gehe, ja, ich bin im Begriff zu gehen. So sage ich den Lebewohl. Ich gehe, ja. Jetzt gehe ich. Begleite sie, aber nicht über den Platz, geh hinten herum. Warum hinten herum? Geh! Der Pater wird es ihm sagen. Frag mich jetzt nicht. Du verstehst mich nicht, darum habe ich es dir nie gesagt. Jetzt weißt du es. Was wird André dazu sagen? Mir glaubt das nicht. Hoffentlich lässt der Pöbel sie in Ruhe. Ich verstehe mehr, als du meinst, Khan. Du hast sie geliebt, aber mich hast du geheiratet, weil ich eine Andorranerin bin. Du hast uns alle verraten, aber den André vor allem. Fluch nicht auf die Andorraner, du selbst bist einer. Hochwürden haben eine schwere Aufgabe in diesem Haus. Hochwürden haben unserem André erklärt, was das ist, ein Jud, und dass er es annehmen soll. Nun hat das angenommen. Nun müssen Hochwürden ihm sagen, was ein Andorraner ist und dass er es annehmen soll. Jetzt lass uns allein. Gott stehe Ihnen bei, Pater Benedikt. Ich habe es versucht, aber vergeblich. Man kann nicht reden mit Ihnen. Jedes vernünftige Wort bringt Sie auf. Sie sollen endlich nach Hause gehen. Ich habe es Ihnen gesagt und sich um Ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Dabei weiß keiner, was Sie eigentlich wollen. Wieso schon zurück? Sie will allein gehen, sagt sie. Sie hat mir das geschenkt. Ihren Ring? Ja. Wer ist diese Signora? Dann begleite ich sie. Was lachst du denn? Er ist eifersüchtig. Nimm Platz. Was ist eigentlich los mit euch allen? Es ist nicht zum Lachen, André. Aber lächerlich. Ist das ein Topaz? Oder was kann das sein? André, wir sollen sprechen miteinander. Schon wieder? Alle benehmen sich heute wie Marionetten, wenn die Fäden durcheinander sind. Auch Sie, Hochwürden. War sie einmal seine Geliebte? Man hat so das Gefühl, sie nicht? Sie ist eine fantastische Frau. Ist sie nicht eine fantastische Frau? Es freut mich, dass sie dir gefällt. Ich habe dir etwas zu sagen. Sie wollen mir sagen, man soll halt nicht zu einem Soldat gehen und ihm die Mütze vom Kopf hauen. Und doch bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich habe etwas gelernt dabei, auch wenn es mir nichts nützt. Überhaupt vergeht jetzt kein Tag, Hochwürden, dass ich etwas lerne, was mir nichts nützt. So wenig wie Ihre guten Worte. Ich glaub's, dass Sie es wohl meinen. Sie sind Christ von Beruf und ich bin Jud von Geburt. Und drum werde ich jetzt auswandern. André. Sofern es mir gelingt. Dass Sie jetzt schweigen, Hochwürden. Dass Sie das niemand sagen, das ist das Einzige, was Sie jetzt für mich tun können. Ich muss gehen. Ich hab so etwas Gehetztes. Ich weiß, Hochwürden haben ganz recht. André. Sie sind so feierlich. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Ich habe nichts davon gewusst, als wir das letzte Mal miteinander redeten. Aber nun, André, ist deine Mutter gekommen. Wer ist gekommen? Die Signora. André, du bist kein Jud. Du glaubst nicht, was ich dir sage? Nein. Also glaubst du, ich lüge? Hochwürden, das fühlt man. Was fühlt man? Ob man Jud ist oder nicht. Hörst du nicht, was ich dir sage? Du bist sein Sohn. André, das ist die Wahrheit. Wie viele Wahrheiten habt ihr? Das könnt ihr nicht machen mit mir. Warum glaubst du uns nicht? Euch habe ich ausgeglaubt. Ich sage und schwöre beim Heil meiner Seele, André, du bist sein Sohn. Unser Sohn und von Jud kann nicht die Rede sein. Es war aber viel die Rede davon. Was ist denn los? Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich sei anders. Und ich habe geachtet darauf, ob so ist, wie Sie sagen. Und es ist so, Hochwürden, ich bin anders. Man hat mir gesagt, wie meinesgleichen sich bewege, nämlich so und so. Und ich bin vor den Spiegel getreten, fast jeden Abend. Sie haben recht, ich bewege mich so und so, ich kann nicht anders. Und ich habe geachtet auch darauf, ob es wahr ist, dass ich alleweil denke ans Geld, wenn die Andorraner mich beobachten und denken, jetzt denke ich ans Geld. Und sie haben abermals recht, ich denke alleweil nur ans Geld. Und ich habe kein Gemüt, sondern Angst. Man hat mir gesagt, meinesgleichen ist feig. Auch darauf habe ich geachtet. Sie haben mich mit Stiefeln getreten. Es ist so, ich fühle nicht wie Sie. Und ich habe keine Heimat. Hochwürden haben gesagt, man muss das annehmen. Und ich hab's angenommen. Jetzt ist es an euch, Hochwürden, euren Jud anzunehmen. André, du möchtest ein Jud sein? Ich bin's. Lange habe ich nicht gewusst, was das ist. Jetzt weiß ich's. Ich möchte nicht Vater noch Mutter haben, damit ihr Tod nicht über mich komme mit Schmerz und Verzweiflung und mein Tod nicht über sie. Und keine Schwester und keine Braut. Bald wird alles zerrissen, da hilft kein Schwur und nicht unsere Treue. Ich möchte, dass es bald geschehe. Ich bin alt. Ich habe gejauchzt. Die Sonne schien grün in den Bäumen. Ich habe meinen Namen in die Lüfte geworfen wie eine Mütze und herunterfällt ein Stein, der mich tötet. Ich erschrecke, wenn ich lache und ich kann nicht weinen. Meine Trauer erhebt mich über euch alle und so werde ich stürzen. Ich möchte tot sein, aber mir graut vor dem Sterben. Es gibt keine Gnade. Ich verbiete dir, so zu sprechen. Du versündigst dich. Du redest wie dein Vater. Sehen Sie den alten Lehrer, wie der herunterkommt. Und war doch einmal ein junger Mann, sagt er. Und ein großer Wille. Sehen Sie Bablin. Und alle, nicht nur mich. Sehen Sie die Soldaten. Lauter Verdammte. Sehen Sie sich selbst. Sie wissen heute schon, was Sie tun werden, wenn man mich holen wird vor Ihren guten Augen. Und drum starren die mich so an, ihre guten Augen. Sie werden beten für mich und für sich. Ihr Gebet hilft nicht einmal ihnen. Gnade ist ein ewiges Gerücht. Die Sonne scheint grün in den Bäumen, auch wenn sie mich holen. Was ist geschehen? Ja, so reden Sie doch. Sie ist tot. Die Signora? Wie ist das geschehen? Ein Stein. Wer hat ihn geworfen? André, sagen Sie. Der Wirt hat es mit eigenen Augen gesehen. Er war hier! Sie sind sein Zeuge. Hoher Gerichtshof, ich bin nur jemand. Und ich gebe zu, es ist keineswegs erwiesen, wer damals den Stein gegen die fremde Dame geworfen hat. Keineswegs. Ich persönlich war zu der Stunde gar nicht auf dem Platz. Ich möchte niemanden beschuldigen. Ich bin nicht der Weltenrichter. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, ohne bloße Gerüchte zu verbreiten. Was den jungen Burschen betrifft, natürlich habe ich ihn gekannt, sehr gut. Er kam immer zum Orchestrion, um sein Trinkgeld zu verklimpern. Und als sie ihn holten, tat er mir sehr leid. Niemand kann sagen, wie alles gekommen ist, damals. Einmal muss man auch vergessen können, finde ich. Man sieht mich von überall. Ich weiß, Sie sollen nicht sehen. Ich habe den Stein nicht geworfen. Sollen Sie kommen, alle, die es gesehen haben, mit eigenen Augen. Sollen Sie aus Ihren Häusern kommen, wenn Sie es wagen. Und mit dem Finger zeigen auf mich. Warum flüsterst du hinter der Mauer? Ich verstehe kein Wort, wenn du flüsterst. Ich sitze mitten auf dem Platz, ja, seit einer Stunde. Kein Mensch ist hier, wie ausgestorben. Alle sind im Keller. Es sieht merkwürdig aus. Nur die Spatzen auf den Drähten. Seit dem Morgengrauen bin ich durch eure Gassen geschlendert, alle Läden herunter, jede Tür zu. Es gibt nur noch Katzen und Hunde in eurem schneeweißen Andorra. Erst, du siehst aus. Wir suchen dich die ganze Nacht. Du sollst kein Gewehr tragen. André! Wo ist Bablin? Die Schwarzen sind da. Steh. Was hörst du denn? Spatzen. Nichts als Spatzen. Hier kannst du nicht bleiben. Wo kann ich bleiben? André, das ist Unsinn. Was du tust, das ist Irrsinn jetzt. Komm! Ich habe den Stein nicht geworfen! Ich habe den Stein nicht geworfen. Was war das? Fensterläden. Hast du Schüsse gehört? Es ist stiller als je. Ich habe keine Ahnung, was jetzt geschieht. Das blaue Wunder. Was sagst du? Lieber tot als untertan. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Hörst du's? Ruhe und Ordnung. Jedes Blut vergießen. Im Namen des Friedens. Wer eine Waffe trägt oder versteckt, der Oberbefehlshaber. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Eigentlich ist es genau so, wie man es sich hätte vorstellen können. Genau so. Wovon redest du? Von eurer Kapitulation. Du bist der Letzte mit deinem Gewehr. Fatzel. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Hast du bemerkt, wie sie gehen? Sie blicken einander nicht an und wie sie schweigen. Wenn es dann soweit ist, merkt jeder, was er alles nie geglaubt hat. Drum gehen sie heute so seltsam, wie lauter Lügner. Mein Sohn. Fang jetzt nicht wieder an. Du bist verloren, wenn du mir nicht glaubst. Ich bin nicht dein Sohn. Man kann sich seinen Vater nicht wählen. Ich sag's ihnen, wo ich gehe und stehe. Ich hab's den Kindern in der Schule gesagt, dass du mein Sohn bist. Was noch? Soll ich mich aufhängen, damit du's glaubst? Ich gehe nicht weg von dir. Sie können's nicht erwarten. Woher haben Sie diese Fahnen? Jetzt brauchen Sie nur noch einen Sündenbock. Komm nach Haus, André. Es hat keinen Zweck, Vater, dass du es nochmals erzählst. Dein Schicksal ist nicht mein Schicksal und mein Schicksal ist nicht dein Schicksal. Mein einziger Zeuge ist tot. Sprich nicht von ihr. Was du getan hast, tut kein Vater. Woher weißt du das? Ein Andorraner, sagen Sie, hat nichts mit einer von drüben und schon gar nicht ein Kind. Ich hatte Angst vor ihm, ja. Angst vor Andorra, weil ich feig war. Mann, hör zu. Sollen Sie hören, weil ich feig war? Es war leichter, damals ein Judenkind zu haben. Es war rühmlich. Sie haben dich gestreichelt. Im Anfang haben sie dich gestreichelt, denn es schmeichelte ihnen, dass sie nicht sind wie diese da drüben. Hörst du, was ich sage? André, du mit deiner Unschuld. Ja, du hast den Stein nicht geworfen. Sag's noch einmal, du hast den Stein nicht geworfen. Mit dem ganzen Unmaß deiner Unschuld. Sieh mich an wie ein Jud. Aber du bist mein Sohn. Ja, mein Sohn. Und wenn du mir nicht glaubst, bist du verloren. Ich bin verloren. Du willst meine Schuld. So sag es. Was? Ich soll mich aufhängen. Wir kommen mit Musik. Ich bin nicht der Erste, der verloren ist. Ich weiß, wer meine Vorfahren sind. Tausende und Hunderttausende sind gestorben am Pfahl. Ihr Schicksal ist mein Schicksal. Schicksal? Das kannst du nicht verstehen, weil du nicht Jud bist. Lass mich allein. Wir werfen die Gewehre auf! Aber ordentlich habe ich gesagt, über der Armee. Her mit dem Gewehr. Nein. Befehl ist Befehl. Nein! Ein Andorraner hat etwas zu fürchten. Fetzel! Dreckskerle bis zum letzten Mann. Fetzel. André, wo ist mein Sohn? Ulf, mein Sohn! Was in den gefahren ist. Hier hat er gestanden. Hier unter dieser Tür. Barfuß. Mit offenem Gurt. Hast du viele Male geschlafen mit ihm? Wozu eigentlich möchte ich das wissen? Was geht's mich an? Bloß um noch einmal ein Gefühl für dich zu haben. So ist doch alles gar nicht. Du bist ungerecht. So ungerecht! Bist du ungerecht! Ich frage bloß, wie das ist, wenn einer ein Kerl ist. Das kannst du mir doch sagen, jetzt, wo du dich als mein Schwesterlein fühlst. Ich habe zu lange gewartet auf dich. Sie dürfen dir nichts antun. Wer bestimmt das? Ich bleibe bei dir. Jetzt kommt wieder die Angst. Plötzlich. Wenn die wissen, ich bin im Haus und sie finden einen nicht, dann zünden sie das Haus an und warten unten in der Gasse, bis der Jud aus dem Fenster springt. André, du bist keiner. Komm in meine Kammer. Niemand weiß, dass hier noch eine Kammer ist. Komm bitte. Außer Peide. So ausgetilgt. Was sagst du? Was kommt, das ist ja alles schon geschehen. Ich sage so ausgetilgt. Mein Kopf in deinem Schoß. Erinnerst du dich? Das hört ja nicht auf. So ausgetilgt. So ausgetilgt! Und ich hab's nicht einmal gespürt, wenn Peide in deinem Schoß ist. Dein Haar in seinen Händen. Wenn schon. Das ist ja alles schon geschehen. Sie merken's, wo die Angst ist. Sie gehen vorbei. Sie umstellen das Haus. Ich bin's, den Sie suchen, das weißt du genau. Ich bin nicht dein Bruder. Da hilft keine Lüge. Es ist schon so viel gelogen worden. So küss mich doch! André! Was war das? Warum haben wir uns nicht vergiftet, Pablin, als wir noch Kinder waren? Jetzt ist es zu spät. Vater, mach nicht auf! Wie langsam. Was sagst du? Ich sage, wie langsam das geht. Nein! Lass mich allein! Aber schnell! Denk an das Haar! Gott, Himmel, hilf uns! Wo ist der? Unser Jud! Es gibt kein Jud! Aufmachen! Hilfe, Hilfe! Das ist der. Rührt meinen Bruder nicht an, er ist mein Bruder! Oh, nimm ihn mit! Die Judenschau wird's zeigen. Judenschau? Alle müssen vor die Judenschau. Judenhure. Hoher Gerichtshof, mein Name ist Ferrer, Beruf Amtsarzt. Ich möchte mich kurz fassen, obschon vieles zu berichtigen wäre, was heute geredet wird. Nachher ist es immer leicht zu wissen, wie man sich hätte verhalten sollen. Abgesehen davon, dass ich, was meine Person betrifft, wirklich nicht weiß, warum ich mich anders hätte verhalten sollen. Was hat unser einer denn eigentlich getan? Überhaupt nichts. Ich war Amtsarzt, was ich heute noch bin. Was ich damals gesagt haben soll, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist nun mal meine Art, ein Andoraner sagt, was er denkt. Aber ich will mich kurz fassen. Ich gebe zu, wir haben uns damals alle getäuscht, was ich selbstverständlich nur bedauern kann. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin nicht für Gräuel, ich bin es nie gewesen. Ich habe den jungen Mann übrigens nur 2 oder 3 Mal gesehen. Die Schlägerei, die dann stattgefunden hat, die habe ich nicht gesehen. Trotzdem verurteile ich sie selbstverständlich. Ich kann nur sagen, dass es nicht meine Schuld ist. Einmal abgesehen davon, dass sein Benehmen, was man leider nicht verschweigen kann, mehr und mehr, sagen wir es offen, etwas Jüdisches hatte. Obschon der junge Mann, mag sein, ein Andoraner war wie unser einer. Ich bestreite keineswegs, dass wir sozusagen einer gewissen Aktualität erlegen sind. Es war, vergessen wir es nicht, eine aufgeregte Zeit. Was meine Person betrifft, so habe ich nie an Misshandlungen teilgenommen, noch sonst irgendjemand dazu aufgefordert. Das darf ich wohl vor aller Öffentlichkeit betonen. Eine tragische Geschichte, kein Zweifel. Ich bin nicht schuld, dass es dazu gekommen ist. Ich glaube, im Namen aller zu sprechen, wenn ich, um zum Schluss zu kommen, nochmals wiederhole, dass wir den Gang der Dinge damals nur bedauern können. Aufregung. Wenn die Judenschau vorbei ist, bleibt alles wie bisher. Kein Andoraner hat etwas zu fürchten. Ich bleibe Amtsarzt. Der Wirt bleibt Wirt. Andorra bleibt andoranisch. Jetzt verteilen Sie die schwarzen Tücher. Nur jetzt kein Widerstand. Jetzt sagen Sie plötzlich, er sei keiner. Was sagen Sie? Er sei keiner. Und dabei sieht man es auf den ersten Blick. Wer sagt das? Der Lehrer.